WDR Fernsehen und in 1 Live. Mailt uns über 1live.de oder ruft an 0800 220 50 50. Live. Domian. So, liebe Leute, schön, dass ihr da seid. Willkommen bei Domian, willkommen beim 1 Live Talk Radio. Heute Nacht haben wir wieder eine freie Themensendung, offene Runde. Ihr könnt euch gerne melden, wenn ihr euch mit mir unterhalten wollt, egal über welches Thema. Telefonnummer 0800 220 50 50 oder mailt uns domian@wdr.de. Die erste Anruferin heute Nacht heißt Bärbel. Sie ist 64. Hallo Bärbel. Hallo Domian. Ich freue mich, dass du da bist. Ja, jetzt muss ich heulen, dass ich durchgekommen bin. Ach, Bärbel. Ja. Ja, komm, deshalb muss man nicht weinen. Ja. Um was geht's? Ich habe ein großes Problem hier. Ja. Seit 2011 lebe ich alleine. Ja. Ich habe vorher 2006 einen Mann kennengelernt, hat bei mir gewohnt. Ja. Dann hat sich ihn herausgestellt, dass er ein Alkoholiker war. Ich habe meinen Schmuck für ihn verkauft, also auf jeden Fall, es lief nichts im Bett. Mhm. Ich hatte Sehnsucht, wir haben zwar zusammen im Bett gelegen, aber er hat mich nicht angefasst. Und dann habe ich meiner Freundin immer erzählt, oh, wir leben wie Hänsel und Gretel zusammen. Ich habe das hingenommen. Er ist dann und sichtbar zur Entgiftung gewesen. Es gab nie Sex zwischen euch beiden? Am Anfang ja. Ja. Wundervollen Sex. Und auf einmal war alles weg. Ich habe alles Mögliche probiert. Es ging nicht mehr. Gut, doch, wenn der immer dicht war, lag das ja wahrscheinlich auch nahe. Ja, aber er war ja auch manchmal nüchtern. Und trotzdem, ich habe dann versucht, mit ihm darüber zu reden, aber irgendwo, nein, im Bett lief gar nichts. Mit ihm warst du dann bis 2011 zusammen? Ja, da war mein 60. Geburtstag. Und da habe ich gesagt, du brauchst nie wieder kommen, ich will nie wieder etwas von dir hören. So, und da war Feierabend. Lag es ausschließlich an der mangelnden Sexualität oder war sonst auch noch was sonst vorgefallen? Nee, nein. Doch, ja klar, er war ja oft zu Entgiftungen und Therapien. Also, und ich habe seine ganzen Klamotten gewaschen. Ja. Und immer wenn er aus einer Therapie, aus einer Langzeit kam, dann habe ich bei ihm im Gepäck gebrauchte Slips von Frauen gefunden. Ach. Hab ihn darauf angesprochen, aber ich habe das auch noch alles hingenommen. Dann war der Schritt ja sehr richtig, dass du dich 2011 von ihm getrennt hast. Endlich. Ja. Richtig. So, und jetzt ist heute 2016. Ja. Und seitdem, ich habe Männer kennengelernt. Sobald mich ein Mann anfasst, verstärkt sich alles bei mir. Ich kann keinen Mann mehr an mich ranlassen. Obwohl ich mich da so sehr sehne, mal wieder eine Partnerschaft zu haben. Was glaubst du, woran das liegt? Das weiß ich ja eben nicht. Deshalb rufe ich auch an. Ich weiß nicht, was das bei mir ist. Du glaubst, dass das zusammenhängt mit dieser Liebesenttäuschung, die du erlebt hast? Ja. Und hat wenn ich einen Mann jetzt kennenlerne und der nimmt mich nur mal im Arm, schon block ich alles ab. Ich kann mich auch nicht selbst mehr befriedigen. Früher konnte ich das. Das geht auch nicht das mehr. Das geht seit ein paar Jahren auch nicht mehr. Nix. Warum, was passiert denn dann, wenn du versuchst, es zu tun? Ja, es tut sich nichts bei mir. Bist du kann sicher? Ich kann alles Mögliche anstellen. Ja, ich habe ja alles Mögliche probiert. Bist du sicher, dass es mit dieser gescheiterten Beziehung zu tun hat, ausschließlich? Ja, weil ich immer noch an den Mann denke. Der ist jetzt am 26. Mai, ist der 60 geworden. Da habe ich sofort dran gedacht. Ich denke immer nur an diesen Mann, der mir gar nicht gut getan hat. Ihr habt aber keinerlei Kontakt mehr. Nein, absolut nicht. Er hat sich dran gehalten. Ich habe gesagt, ich möchte kein Telefonat mehr, überhaupt nichts mehr. Der Mann hat zwar noch zum 60. Geburtstag gratuliert per SMS, aber ich habe nicht darauf reagiert. Warum denkst du denn immer noch an diesen Mann, der dir ja nicht gut getan hat? Ja, das weiß ich eben nicht, was er bei mir ist. So, da müssen wir ran, glaube ich. Ja. Ich glaube, das ist genau der Punkt, dass du, könnte ich vermuten, dass du noch in irgendeiner Weise zu sehr belegt bist von den Erinnerungen an diesen Mann. Und dass diese Erinnerungen und oder diese Fantasie oder diese Sehnsucht dich so blockiert. Das könnte ja sein. Ja, das vermute ich auch. Das heißt, erst wenn du den wirklich loslassen kannst, bist du auch bereit, wieder dich auf andere Männer einzulassen. Ich habe einfach nur einen Hass auf andere Männer. Du hast einen Hass auf andere Männer? Ja, ich habe einfach Hass auf Männer. Mhm. Der hat mir so wehgetan. Mhm. Aber der Sima, klar, ich habe andere Männer kennengelernt. Aber der Sima, so. Bärbel, wie absurd das ist. Du sagst mir, der hat mir so wehgetan. Was du gerade geschildert hast, klingt ja nicht sehr schmeichelhaft auch für dich. Und trotzdem klebst du noch an dem. Ja, und das ist mein Problem. Was tust du denn dagegen, dass du diesen Mann loswirst, innerlich? Ja, ich versuche, mit anderen Männern in Kontakt zu kommen. Ich versuche alles Mögliche. Aber es geht nicht. Denkst du denn auch oft so an ihn und an die Schuldensachen, die ihr erlebt habt? Ja, und das ist das. Ich bin ja geschieden seit 2001. Mhm. So, und war eine schlimme Ehe. Mhm. Und der Mann, der hat, ach, wenn ich auf dem Sofa gelegen habe, der hat die Wolldecke geholt, der hat mich zugedeckt, der hat das Frühstück gemacht. All das, was ich früher nicht kannte. Also der dich jetzt, den du verlassen hast, den meinst du jetzt? Ja, ja. Ja. Aha. Der hat all diese Dinge gemacht. Und in diese schönen Erinnerungen steigerst du dich rein. Und diese schönen Erinnerungen halten dich gefangen. Ja, das kann möglich sein. Weißt du, wie ich das immer so gemacht habe in meinem Leben, wenn ich von einer Liebe nicht loskam, dann habe ich immer mich gezwungen, mit innerer Strenge, dass ich nicht an die schönen Sachen denke. Sondern immer, wenn ich anfing, an das Schöne zu denken, dass ich mir sofort das hervorgeholt habe in der Erinnerung, was negativ war an dieser Beziehung, an diesem Menschen. Aber das ist einfach, das Schlechte ist auf einmal weg und ich denke an die schöne Erinnerung. So, aber weil, der Mann hat mir so gut getan. Aber, auch nur deshalb, Bärbel, weil du dich dann in die Erinnerung hineinwirfst. Wenn du vorher Stopp sagst, dann bist du irgendwann gar nicht in der Erinnerung drin. Ja. Das ist eine Frage der Disziplin, der gedanklichen Disziplin. Da kannst du selbst, indem du dich wirklich mehr am Riemen reißt, dass du all diese schönen Sachen, wenn die kommen, einfach, dass du die wegwischst und dir vor Augen hältst, was dieser Mann eigentlich für dich war, dass er dir sehr wehgetan hat, dass du keine Befriedigung gefunden hast zum Schluss, nein, dass er dich verletzt hat. Ich habe für den Mann meinen Schmuck verkauft. Der saß, sie hat gerappelt und brauchte seinen Wodka. Ich habe für ihn meinen Schmuck verkauft. Ich habe alles Mögliche gemacht. Ich habe vorgestern das auch einem jungen Mann gesagt, wenn das so per Gedanken nicht funktioniert, nimm dir einen weißen Zettel, schreib alle negativen Sachen auf, schlechten Sachen auf von diesem Mann. Dinge, die. Das habe ich auch schon gemacht. So, und dann legst du den Zettel bei dir sichtbar auf den Tisch. Und immer wenn du anfängst, an was Schönes zu denken, an den, dann nimmst du den Zettel und liest, was da drauf steht. Ja. Ist jetzt die ganz simple Methode, aber manchmal wirken die Wunder. Aber vielleicht hängt das alles viel komplexer noch zusammen. Deshalb möchte ich das. Ja, mir fällt auch etwas ein, weil ich auch so einen Hass auf Männer habe. Ich bin einfach immer nur benutzt worden. Mhm. Schon als Kind. Mhm. Das ist mir auch jetzt alles eingefallen. Ja. Schon als mein Kind? Mein Vater war Polizist und ich musste daneben liegen, wenn mein Vater und meine Eltern auf Deutsch gesagt haben, wenn die gebumst haben, habe ich daneben gelegen als Kind. Mit 14 war ich schon in der Taxizentrale, wir hatten Taxi betreten. Taxifahrer haben mich angebaggert, ich musste mich immer wehren. Mhm. Ich musste mit Leuten zusammen schlafen, die ich gar nicht kannte. Also schlafen das heißt Sex mit denen haben? Wollten die. Mhm. Wie mit Leuten, was waren das für Leute? Gäste? Taxifahrer, oder wie? Ja, Taxifahrer, mein Vater, der hat dann irgendwelche Taxifahrer von auswärts. Und ich habe daneben im Bett gelegen und die haben versucht, mich zu befummeln. Und ich musste dann immer, das sind meine Kindheitserinnerungen. Ich weiß nicht, ob das alles damit zusammenhängt. Musstest du, also gab es da sexuelle Übergriffe? Ja. Mhm. Und auch selber mein Vater. Bitte? Ich kann mich noch dran erinnern, ja. Und der Vater auch? Ja, ich musste da im Ehebett schlafen und der fing auf einmal an, bei mir an der Hose am Schlüpfer zu fummeln. Mhm. Da war ich ja noch sehr jung. Aber Bärbel, dann ist es ja klar, dass das wirklich komplizierter ist als nur die gescheiterte letzte Beziehung und der Liebeskummer. Das ist viel komplizierter. Warst du wegen dieser schlimmen Dinge, die da in der Vergangenheit passiert sind, mal in einer Therapie? Ja, war ich schon mal. Hast du da auch alles gesagt? Nee. Mhm. Diese Sachen erzähle ich jetzt zum ersten Mal. Aber die ich habe ja zwei Brüder. Der eine ist 5 Jahre jünger, der andere ist 10 Jahre jünger. Mhm. Und da kann ich auch nicht mit drüber reden. Mhm. Aber das holt mich immer wieder ein. Und ich bin jetzt so verrückt auf Männer. Ich habe mich so auf den einen Mann eingeschlossen. Mhm. Der hat dich wieder enttäuscht. Ja. Ja. Also, und dann ist mir alles eingefallen, was früher war. Wo mein Vater mir wohl auch noch, weiß ich nicht, der war ja dauernd besoffen, der war ja Polizist. Mhm. Ja. Und ich lag neben meinen Eltern im Bett, das kann ich mich sehr gut dran erinnern. Das ist ja für einen Jugendlichen grauenhaftes, dann das mitzubekommen, wenn die Eltern Sex haben. Ja. Das war schlimm. Ich kann mich zurückerinnern, bis zum dritten Lebensjahr. Können Sie sich sowas vorstellen? Mhm. Bis zum dritten Lebensjahr kann ich mir alles in Gedanken, alles ist da. Mhm. Und da kommt alles hoch. So. Und wenn mich jetzt ein Mann anfasst, Ich schlage folgendes vor, Gabel. Ich finde, dass du nochmal in eine Therapie gehen solltest. Ich glaube, dass es für dich sehr wichtig wäre und dass du da auch offen dem Therapeuten gegenüber treten solltest. Wie das einzufädeln ist und wie du es am besten machen solltest, darüber möchte ich, dass mein Psychologe noch mal ein paar Worte mit dir redet. Bist du damit einverstanden? Ach ja, das wäre sehr nett. Sehr gerne. Ich brauche Hilfe. Ja. Ich weiß nicht, wo ich mir die holen soll. Wir versuchen in unserem Rahmen dir jetzt zumindest eine kleine Starthilfe zu geben, liebe Bärbel. Dann bitte ich dich aufzulegen und der Jürgen, unser Psychologe, der ruft dich gleich zurück. Ja, das wäre sehr nett. Von Herzen, da würde ich mich drüber freuen. Sehr gerne. Von Herzen alles Gute wünsche ich dir. Dankeschön. Ich wünsche dir auch noch eine gute Nacht. Dankeschön. Tschüss. Ja, tschüss. Hier ist der Fabian. Fabian ist 20. Guten Morgen, Fabian. Hi, Domian. Hi. Hallo, gut. Fabian. Weswegen rufst du an? Ach, ich bräuchte deinen Rat von dir. Ich hoffe, dass du mir da helfen kannst. Und zwar habe ich folgendes Problem. Ich habe Angst, dass ich mich so ein bisschen radikalisiere, und zwar so in die rechte Ecke. Warum? So in die Richtung. Erstmal muss ich sagen, eigentlich habe ich nie irgendwie, ich bin in Ausland aufgewachsen, um Gottes Willen, ich hatte nie so welche Gedanken. Aber was sich jetzt so bei mir verändert hat, in der Klasse sind ein hoher Anteil von Muslimen, was für mich überhaupt wurscht ist im Endeffekt. Aber leider ist es dort. Klasse, was für eine Schule gehst du? In die Oberschule. Also jetzt, ich mache mein Matura-Abitur nach. Also, okay. Bist du Österreicher oder? Ja, zur Hälfte. Achso, weil du Matura sagst. Naja. Genau, ja, das verwechsel ich immer. Ja. Aber ich bin in Bayern in der Schule. Okay. Mhm. Und ja, in letzter Zeit merkt man halt so, seitdem das halt auch irgendwie so alles so polarisiert ist in den ganzen Medien, so dass sich auch da immer in der Schule diese Stimmung verschlechtert hat. Und wir haben halt immer so das Verhältnis, so ich und die ganzen Muslimen sozusagen, dass wir uns immer so reden. Und es war bisher immer alles gut. Wir konnten über alles Mögliche reden und haben immer was dazugelernt. Es war immer perfekt, aber irgendwie, wie gesagt, hat sich das geändert. Inwiefern? Und zwar haben die so radikale Ansichten. Das sind leider, und ich finde das wirklich scheiße. Und wie gesagt, leider tun die ganzen Klischees total von vorne bis hinten erfüllen. Erzähl doch mal, welche radikalen Ansichten dazu Tage treten von denen, aus deinem Freundes-Schülerkreis? Zum Beispiel haben wir da halt diskutiert, wir waren in der Klasse, haben wir da diskutiert und dann hieß es so, dass sich halt, warum die Deutschen überhaupt auch so freundlich sind, dass es gar nicht so sein sollte und hin und her und auch das mit den Schwulen und Lesben, die gehören eigentlich abgeköpft und abgeschlachtet und mit den Frauen, eure Frauen ziehen sich alle an wie Schlampen hin und her, also da hatte ich wirklich eine Wut, das war auch wirklich der Tag war richtig schlimm, da haben wir diskutiert, da mussten die Lehrer haben das immer gemerkt, dann ging das da auch wirklich zur Sache. Aber kurze Zwischenfrage mal, das sind ja schon sehr, sehr krasse Äußerungen von Leuten, die vorher, vor 1-2 Jahren, noch liberal waren und mit denen du eine Meinung hattest? Mit ein paar, aber die haben sich dann diesen, sag ich mal, noch radikaleren da irgendwie angeschlossen. Die sind nämlich neu in die Klasse gekommen. Mhm. Und okay, so, jetzt hörst du solche Sachen. Und wie reagierst du darauf? Also ich versuche halt wirklich so, sage ich mal, so diplomatisch zu bleiben. Ich sage auch zum Beispiel so Leute, was sollen das? Juden sind auch ganz normale Menschen, auch ganz normal wie Lesben und Schwulen. Das sind Religionen hin und her, das ist doch normal. Und wie gesagt, ich meine, ihr könnt ja, das muss man mal aufpassen. Ich weiß aber, ihr lebt in Deutschland. so ist es halt hier normal. Ich gehe auch nicht in Syrien oder nach was weiß ich wohin und sage, nee, ich hasse euch und hin und her. Ich versuche da schon sympathisch zu bleiben, obwohl letztens, und das war wirklich so der ausschlaggebende Punkt, und da rufe ich auch an, weil mir es dann wirklich da sehr gereicht hatte und ich da wirklich, ich weiß, ich bin wirklich ein friedlicher Mensch und habe noch nie irgendwie mit Schlägern angefangen oder so. Aber da musste ich mich wirklich sehr zusammenreißen, weil wir hatten halt an unserer Schule ein Fest. Und meine Freundin ist halt dann zu uns Besuch gekommen, es war Tag der offenen Tür. Mhm. Und dann hat sich meine Freundin halt dann vorgestellt der ganzen Klasse und halt auch den, weil so konnten wir nochmal reden, aber dann war es halt so, dass die halt alle meiner Freundin nicht die Hand geben wollten. Ja. Und ich dann ziemlich ausgeflippt bin, weil... ist das auch eine neue Entwicklung, dass die plötzlich Mädchen keine Hand mehr geben? Ich habe keine Ahnung, irgendwie die haben... Du kennst sie doch eine ganze Weile schon. Ach so meinst du das jetzt. Also von denen, also ich mag es genannt, aber von denen zwar, wo ich eigentlich auch davor gut ausgekommen bin, ja... Von den anderen weiß ich nicht, weil die erst dieses Jahr neu in die Klasse gekommen sind. Also von denen, die du kanntest, die waren früher, also weiß ich jetzt vor ein, zwei Jahren, haben die Mädels die Hand gegeben und das machen sie jetzt nicht mehr. Das machen sie nicht mehr, ne? So habe ich es verstanden jetzt von dir, ist das richtig? So ist es richtig, Weil du glaubst, dass die Neuen, die dazugekommen sind, die vielleicht mehr radikalisiert haben oder mehr draufgebracht haben? Das ist halt, glaube ich, so ein Gruppenzwang eher. Oder keine Ahnung, sowas eher. So, jetzt du. Wie ist deine Reaktion? Also es gibt ja auch noch ein paar Deutsche in der Klasse, die haben mich dann zurückgehalten, weil ich dann echt gesagt habe, was soll die Scheiße? Das ist meine Freundin. Wenn ich euch so eure Freundin so behandeln würde, würde die ja auch so austicken. Also ich wurde dann auch rausgerissen. Ich bin da auch gegangen, weil ich habe mich dann echt vergessen. Also du hast aber nicht geschlagen, du hast nur geschimpft. Nein, ich konnte nicht auf zusammenreißen, aber nee, weil das bringt ja auch nichts. So, Fabian, jetzt erklär mir mal bitte, warum du Angst hast, rechts zu werden. Weil ich eben seitdem das irgendwie so schlimm ist in der Klasse, mir so denke, so zum Beispiel, bestes Beispiel, so gestern ist ja in Österreich zum ersten Mal ein Flüchtlingsheim abgebrannt. Mhm. Das habe ich davor immer gesagt, sagen wir, geht es den Leuten noch eigentlich gut. Aber jetzt erstmal, und da habe ich mich gestern selber erwischt und habe gedacht, bist du eigentlich dumm? Da habe ich mir gedacht, nee, es wundert mich nicht mehr, dass sowas passiert. Mhm. So, wenn mir sowas vorgefallen ist. Ich finde, wenn du deine Position zu den gerade angesprochenen Themen, Juden, Schwule, Frauen, wenn du deine Position, deine liberale Position, die hier auch in Deutschland angesagt ist, nämlich dass man natürlich die jüdische Religionsgemeinschaft achtet und schützt, vor allen Dingen in Deutschland, dass wir Gleichberechtigung für Homosexuelle und Lesben haben wollen, dass wir die Gleichberechtigung der Frau haben. Wenn du diese Position klar vertrittst, hat das mit rechts nichts zu tun. Auch wenn du streitest mit denen und diese Position durchsetzt oder sogar beanspruchst, dass sie sich an diese Grundsätze in unserem Land zu halten haben, hat das mit rechts nichts zu tun. Überhaupt nicht. Das ist ein Ausdruck deines demokratischen, liberalen Denkens. Mhm. Ja, es ist halt immer so komisch, weil ich sag mal so, als Deutscher hat man, sag ich mal, nicht so das Nationalgefühl, keine Ahnung, ist es denn eigentlich auch so in Hinsicht wurscht. Aber ich dann so Es geht ja hier nicht um Nationalgefühl, es geht ja um die Themen, die du gerade angesprochen hast und unsere Haltung dazu. Mhm. Verstehst du, wie ich meine? Nee, ich verstehe schon, ja. Also es ist noch lange nicht so, wie ich... Also ich habe das jetzt ein bisschen überdramatisiert, oder wie denkst du das jetzt? Nein, ich finde, du dramatisierst deine Angst zu sehr. Wenn du mit denen streitest, über die Themen, die wir gerade angesprochen haben, dann hat das mit rechts nichts zu tun. Aber weißt du, ich habe ja trotzdem so Angst, wenn ich mir so denke, so, wie gesagt, ich habe schon noch zwei, drei außerhalb der Klasse, also zwei, wenn ich jetzt so nachziehe, Muslime, die wirklich mit denen ich perfekt auskomme. Aber wenn ich denke mir so nach, so ja, irgendwie so den größten Teil, die denken halt so, die ich halt kenne. Und das macht mir dann auch so Sorgen, so wie das halt in der Zukunft weitergeht. Mhm. Und auch allein diese Gedankenzüge, die machen mir halt auch irgendwie so große Sorgen, aber auch allgemein halt. Das ist ja auch völlig in Ordnung. Das kann uns ja auch Sorgen machen, soll uns ja auch Sorgen machen, dass wir mit offenen Augen die ganze Sache jetzt beurteilen. Du musst natürlich aufpassen, dass du wirklich nicht innerlich ins Extreme rutschst, dass du irgendwie klammheimliche Freude empfindest, wenn du ein Asylantenheim angehörst. Also da ist natürlich... Aber dass du mit wachen Augen auch in unserer Gesellschaft bist und dass man auch das einfordert von unseren Gästen, dass sie sich so zu verhalten haben oder dass sie unser Grundgesetz respektieren, das finde ich eine völlig legitime... Das sagt jeder Linker, sagt das. Jeder Oskar Lafontaine sagt das. Das sagen alle. Das hat, da musst du keine Angst haben, finde ich. Da darfst du dich auch nicht einschüchtern lassen von denen. Ja, okay, in der Klasse habe ich jetzt eh den Ruf, eben in der Klasse habe ich halt eben den Ruf jetzt als Rassist und Nazi, von daher. Ja, aber das ist schon ein starkes Stück. Wenn du aufgrund dessen, wenn das so stimmt, wie du es mir gerade erzählt hast, wenn du deshalb einen Ruf als Rassist und Nazi hast, also dann weiß ich nicht mehr, wo wir leben. Wieso hast du einen Ruf als Nazi, wenn du die Juden verteidigst? Ja, das habe ich denen auch versucht eigentlich zu sagen. Ja. Es ist aber auch ganz einfach in dieser Teil, obwohl es natürlich mehr ist, aber so die paar Leute, mit denen ich mich verstehe, die sehen es ja auch so, wie du oder ich jetzt. Ich finde den Anruf interessant. Das heißt, dass wirklich, es muss viel, viel, viel mehr Integrationsarbeit geleistet werden. Und es muss auch den Leuten Angebote gemacht werden. Es muss von beiden Seiten der Wille da sein. Von der etablierten Seite, aber auch von der anderen Seite. Und wenn die andere Seite sich verwehrt, dann haben wir hier ein Problem mit den Freunden. Mich wundert das halt auch, weil zum Beispiel so ein paar, die sind hier aufgewachsen, sind hier geboren. Da kann ich das überhaupt nicht verstehen, wie das da irgendwie, oder wahrscheinlich eben doch der Einfluss von den anderen, die halt dann, sage ich mal, so nachgezügelt sind. Ich finde es halt, wie gesagt, ich finde es halt einfach nur schade und es macht mir trotzdem dennoch Angst ein bisschen, dass das halt dann auch so welche Äußerungen, weil ich würde nie gucken, weißt du, obwohl ich wirklich einen Hass auf diese Menschen habe, würde ich nie sagen, alle Muslime, die sollen jetzt aus dem Land raus oder hin und her. Darum geht es auch gar nicht. Wir müssen ja immer unterstreichen, das ist so meine Lebens- und Alltagserfahrung auch, dass die große Masse der Leute, die hier leben und vielleicht schon seit Jahrzehnten hier leben, völlig in Ordnung sind. Gerade hier in Köln, wir leben hier so gemischt in Köln, das ist gar kein Thema. Aber es gibt natürlich diese Fälle, wie du sie gerade beschrieben hast, vielleicht sogar vermehrt in letzter Zeit. Und da müssen wir einfach aufpassen und hingucken. Also Fabian, mach dir da keine Sorgen, dass du Nazi bist, wenn du deine demokratischen Positionen da hältst. Würde ich mir keine Sorgen machen. So halt sie sogar tapfer hoch. Das ist sogar wichtig, finde ich. Mein Lieber. Danke, gell? Alles Gute wünsche ich dir. Dir auch, gell? Dankeschön, danke. Tschüss. Servus. Ciao. 0800 220 5050, domian@wdr.de. Wenn ihr mailt, bitte nicht vergessen, eure Telefonnummer mit in die Mail zu schreiben. Hier ist Markus, auch 20. Guten Morgen. Guten Morgen. Guten Morgen, Markus. So. Ja, Domian, du hattest ja gestern das Thema Fußball. So war's. Und ich wollte mich mal dazu melden, weil es geht darum, ich bin homosexuell und war im Fußballverein bis vor 2 Jahren, musste dann dort aber gehen. Weil? Es kam raus, dass ich eben homosexuell bin. Weil du schwul bist, musstest du aus dem Verein gehen? Ja. Erzähl mal, wie das genau war. Ja, also ich habe vor 4 Jahren eben angefangen mit Fußball und bin aber jetzt ungefähr schon seit 6 Jahren homosexuell. Und ich habe mich nicht selbst geoutet, das nicht. Also es weiß auch keiner und das ist auch relativ gut so, weil ich lebe in einem ziemlich ländlichen Gebiet und da bist du halt ziemlich schnell abgestempelt. Und das ist halt dort auch so gewesen. Nur dass es halt so war, ich weiß nicht, vielleicht sehe ich schwul aus oder vielleicht klinge ich schwul, ich weiß es nicht. Auf jeden Fall haben halt euch das dann Mannschaftskameraden gesagt, Schwuchtel, mach doch mal ordentlich und so. Und das ging halt ziemlich oft so, also so ein bisschen rumgemobbe. Aber wie kamen die auf die Idee, wenn du in keinster Weise dich irgendwie geoutet hattest? Oder wenn sie dich nicht erwischt haben mit irgendeinem Typ? Genau, das ist ja das, was ich mich auch immer frage, warum viele Menschen das trotzdem irgendwie erahnen, obwohl ich wirklich darauf achte, also dass ich normal aussehe, ne, dass das jetzt nicht gleich jeder merkt, oh Gott. Ich gucke da halt schon drauf, ne? Und es war dann halt einfach auch so, dass mir das dann irgendwann gereicht hat, oder? Dieses ständige Rumgelaber. Und dann habe ich halt, weil ich mir dann echt Oberkante Unterlippe war, habe ich dann echt gesagt, ja, okay, ich bin schwul, was ist das Problem? Und das war dann auf gut Deutsch gesagt mein Todesurteil. War das übrigens zum ersten Mal in deinem Leben, dass du diesen Satz gesagt hattest? Ja. Das ist ein krasser Vorgang für dich gewesen wahrscheinlich. Ja, natürlich. Weil man hört ja immer, ja, Homosexuelle sollen respektiert werden und akzeptiert werden. Wie alt warst du da? 18, 17? Ja, genau. Hattest du da schon eine Schulerfahrung gemacht? Ja, ja, klar, schon ein paar. Also okay. nicht so richtig Festes, aber ich hatte schon. Okay, so, dann ist es der Satz gefallen. Ich bin es. Vor wie vielen Leuten hast du das gesagt? Ich glaube, wir waren 18 Leute in der Trainingspause, ja. Mhm. Also inklusive Trainer. Der Trainer war auch da. Ja, der Trainer war auch da, ja. Wie hat die Gruppe darauf reagiert? Ja, es war erstmal Stillschweigen. Und es war ja dann eben so, dass wir haben dann noch Training trainiert und dann haben sie sich schon komisch verhalten nach dem Training, oder? Und dann war es halt so, wir haben noch zwei Spiele gehabt. Ja, Moment, aber ich bin noch bei der Situation. Das ist ja eine spannende Situation. Du sagst diesen Satz. Dann sind die erstmal geschockt oder erstaunt wahrscheinlich, die schweigen. Ja, und dann muss es doch irgendeine Interaktion gegeben haben, irgendeine Reaktion von denen. Die kam eigentlich eben erst nach dem Training, und zwar, ja, nach dem Training geht man halt duschen, oder? Und die haben sich dann echt alle sehr komisch verhalten, ne? Also ich weiß nicht, ob du den Satz kennst, da mit der Seife fallen lassen, also so haben sie sich verhalten. Oder also bloß nicht einen Arsch zeigen und so, oder? Wo ich dann auch gesagt habe, ey, also tut mir leid, ich habe kein Interesse an euch. Das, was eben das heftigere Verhalten kam, dann eben erst später eigentlich, aber eben halt zum Negativen. Weil eben, wie gesagt, wir hatten dann noch eben diese zwei Spiele, wo ich dann das eine Spiel nicht spielen durfte, und beim letzten Spiel, es ging um den Abstieg, hat der Trainer dann gesagt zu mir, du, pass auf, auch wenn du homosexuell bist, ich finde das erstens mal gut, dass du gesagt hast, ich bin homosexuell, und gerade dafür möchte ich dich auch spielen lassen. Das Problem ist aber, wir haben das Spiel verloren. Mhm. Und der Boomer war natürlich dann ich. Und warum? Ja, der Trainer. Warum warst du der Boomer? Ja, weil Homosexuelle kein Fußball spielen können. Laut deren Meinung. Ja, es klingt hart, ist aber aus ihrer Sicht so. Eine Person ist ja nicht unbedingt daran schuld, dass man verliert. Ja, Fußball ist eigentlich ein Mannschaftssport, stimmt schon. Ich kann ja auch nicht sagen, ey, stimmt nicht, ne? Weil ich meine, jeder hat seine eigene Meinung. Ich finde die Meinung nicht gut, muss ich ganz ehrlich sagen. Ja gut, zu welchem Gespräch kam es denn dann danach? Nach dem Spiel dann hat der Trainer mich da zur Seite genommen und hat dann zu mir gesagt, du, hör zu, Markus, ich denke, da sind wir uns beide einig, es wäre besser, wenn du mit dem Fußball aufhörst. Dann habe ich gesagt, wieso? Und sagt, ja du, hier im ländlichen Raum, das kannst du vergessen. Erstens mal kriege ich einen schlechten Ruf. Und zweitens, Homosexuelle und Fußball, das geht relativ nicht gut. Und dann habe ich gesagt, ja, aber ich meine, nur weil ich jetzt homosexuell bin, dann kann ich ja trotzdem Fußball spielen, oder? Und er hat gesagt, ja, aber zumindest nicht hier in unserem Team, hat er dann gesagt. Und dann habe ich gesagt, ja, warum? Er hat gesagt, ja, siehst ja, wie die anderen darauf reagieren. Na? Noch weiß ich nicht, wie die anderen reagieren. Bisher hast du mir noch nicht erzählt, was die anderen gesagt haben. Also von der Mannschaft war dann... Außer im Duschen. Ja, also ziemliches Ignorieren von mir. Also ich hatte so eigentlich schon guten Kontakt nicht mit allen. Nur ist die Leitung weg. Dann versuchen wir gleich nochmal zu bekommen, denn das interessiert mich ja jetzt nun doch brennend, was da los war. Eigentlich interessiert mich auch, was für ein Verein das war und wo der angesiedelt ist. Denn dass man das heute noch macht, vor allen Dingen auch in den unteren Gruppierungen, dass man jemanden sogar aus dem Verein hinausschmeißt, das ist eigentlich mehr als ein Skandal. Das ist unfassbar. Das ist ja mal gerade 2 Jahre her. Hier ist Traude. Traude ist 79. Guten Morgen. Ja, hallo Domian. Liebe Traude. Ein ganz anderes Thema. Ich habe so existenzielle Ängste für mein Alter. Also es ist folgendes, wenn ich schlagwortigartig sein darf. Mit 19 habe ich meinen Mann kennengelernt, den ersten. 20 Jahre verheiratet, zwei Söhne gekriegt. Mhm. Dann habe ich, der war ziemlich kalt und hat mich viel verletzt. So. Dann habe ich 10 Jahre mich ein bisschen ausgelebt und hatte mehrere 20 Jahre jüngere Liebhaber. Und dann war ich, und mit 52 Jahren kam in diesem relativ hohen Alter schon die ganz große Liebe zu mir. Mhm. Und wir sind jetzt 27 Jahre zusammen. Super. Und haben viel, viel unternommen. Mhm. Motorradurlaube und alles. Wie alt ist die große Liebe? 74 jetzt, ja. Okay. Also ich bin 79, ja. Wir sind jetzt 27 Jahre zusammen. Ja. Ja, und jetzt ist diese große Liebe vor 4 Jahren an Krebs erkrankt und hat Prostata und Knochenkrebs. Mhm. Und der Krebs ist auch auf den Kopf übergegangen und auf die Leber. Auf den Kopf heißt ins Gehirn? Sind auch Metastasen entstanden. Mhm. Jetzt kriegt er morgen wieder eine Chemo, die er aber sehr gut verträgt und es geht immer so auf und ab. Er verträgt es gut und dann, ja gut, dann haben wir wieder ein paar Wochen gute Zeiten. Mhm. Wir wissen, dass es nicht heilbar ist, aber wir wissen, dass wir jeden Tag genießen wollen. Mhm. Gibt es denn eine Prognose von den... Er ist in bester Behandlung und der schreibt uns immer alle Möglichkeiten auf. Im Kopf wieder jetzt auch mal Bestrahlung punktuell anlegen. Nee, ich meinte, gibt es eine Prognose, eine Lebens... Wie lange eine Leben? Leben? Ja, genau, genau. Mhm. Nein, das nicht, aber er lebt schon 4 Jahre und wir wollen schon noch ein paar Jahre haben und das wird auch gut gehen. Muss er sich denn sehr quälen? Nein, er hat nur zwischendurch jetzt mal ein paar Tage starke Knochen, Oberschenkelschmerzen, sowas gehabt. Aber wenn er dann die Chemo kriegt, dann geht es wieder sofort weg. Mhm. Das ist ganz erstaunlich. Das heißt, ihr habt durchaus die Hoffnung, dass ihr noch einige Jahre zusammenleben könnt. Ja. Nun jetzt, kommt da noch was dazu, was uns bedrückt. Ja. Hallo? Ja. Mein Freund hat von seiner Mutter ein Stück Weinberg geerbt und das sind 150.000 Euro gewesen. Und die hatte er vor... Wie viel Euro? 150.000. Ist das wert? Hat es wert, ja. Mhm. Hat er geerbt. Mhm. Und nun hat er das, ohne mir das zu sagen, vor einigen Jahren an ein bekanntes Freundschaftspaar von uns verliehen, die immer sehr, sehr nett waren, zwei erwachsene Töchter, und mit denen wir Ausflüge gemacht haben und sonstiges. Und nachdem dieses Geld jetzt fällig geworden wäre, ist dieser Mann nicht mehr erreichbar, weder durch Einschreiben noch übers Telefon. Und hat ihn also völlig betrogen. Hat es also betrogen, es geht jetzt um das Geld. Es geht um die Pacht. Nicht, er hat das nicht verkauft, den Weinberg. Doch, er hat es ist verkauft worden von der Mutter und er hat das bare Geld geerbt. Ach so, jetzt verstehe ich. Das hatte er auf dem Konto, ja. Und das Geld hat er geliehen? Hat er an diese Familie verliehen. Ah, jetzt verstehe ich. Von denen wir glaubten, dass die zuverlässig sind. Er hat auch einen Vertrag gemacht. Mhm. Zwei erwachsene Töchter, wir waren also ständig miteinander unterwegs und jetzt sind die nicht mehr erreichbar und haben uns völlig betrogen. Wir haben uns natürlich einen Rechtsanwalt eingeschaltet. Mhm. Wie steht ihr denn finanziell sonst so da? Also ich habe sehr wenig, ich habe 17 Jahre Altenpflege gemacht und das weißt du vielleicht, was das bringt. Ja. Und mein Freund hat dann schon noch ein bisschen was, der hat eine kleine Lebensversicherung. Mhm. Also wir können schon noch weiterleben, aber wir wollten da Ferienwohnungen mieten und uns wirklich gut gehen lassen. Ich verstehe, das ist natürlich ein herber Schlag, wenn 150.000 Euro weg sind. Futsch, und das ist auch so, dass... Das war aber auch ein bisschen leichtfertig von ihm, ne? Ja, das hat er auch schon schwer bereut inzwischen. Was heißt, die sind nicht erreichbar? Sind die weggezogen oder? Das ist folgendes, wir haben gedacht, sie würden für ihre Töchter oder Tochter ein Haus hinstellen, wo sie wohnen. Jetzt sind wir letzte Woche mal hingefahren und haben von einem Nachbarn, von diesem Ehepaar gehört, dass alles, was er hatte, das Haus, ein Traktor, ein Grundstück, alles verpfändet wurde und alles die Bank geschluckt hat. Ach du je. Und er noch ein halbes Jahr im Knast gesessen ist. Ach du je, das heißt, euer Geld ist weg. Das ganze Geld ist weg. Und das ist, ich muss sagen, ich nenne keinen Namen, aber der Ort ist bei Traunstein. Kirch an Schüring heißt der. Traube, ich will dir mal was sagen. Das ist natürlich sehr bedauerlich. Ja. Aber das erste Thema hat mich jetzt viel mehr beeindruckt und gepackt, was du mir erzählt hast, nämlich, dass dein Mann, dein Freund so schwer krank ist. Und aber wiederum, dass ihr die Freude habt, dass ihr noch miteinander leben könnt. Ich finde, das ist das Wichtigste überhaupt im Leben, dass ihm noch einige Jahre geschenkt werden. Ja. Dass ihr jetzt weniger Geld habt, bedauere ich natürlich auch für euch. Aber was viel wichtiger ist, dass ihr beiden euch habt und dass ihr über die Runden kommt. Ja. Ich habe ihm auch gesagt, er soll das einfach vergessen, das ist nicht das Wichtigste. Mhm. Und wir haben schon 8.000 Euro an einen Rechtsanwalt bezahlt und dauernd zu bezahlen, ohne vom Geld was zu sehen, ist ja auch ein Problem. Nein, wenn die Sache klar ist, wenn das nicht mehr rückholbar ist, genau, dann, wenn der Rechtsanwalt das bestätigt, dann müsst ihr da einen Strich drunter machen und euch auf euer Leben und auf eure Jahre konzentrieren und dankbar sein, dass ihr die Jahre noch habt. Ja, das wollen wir auch tun. Ja. Trotzdem ist es so, ich habe zwei Söhne. Der eine ist behindert in einer Dorfgemeinschaft, ist aber sehr glücklich. Ja. Und der andere war mal auf harten Drogen, ist auch rausgekommen und ist jetzt fleißig und arbeitet ganz prima, ist aber trotzdem zuckerkrank und raucht und so. Mhm. Und ich bin jetzt dann gleich 80 und ich frage mich, das ist meine Grundfrage, was will ich was kann ich in 10 Jahren noch machen? Was will ich, was muss ich und was kann ich noch machen? Ich bin immer in meinem Leben am Geben gewesen. Ich bin auch ehrenamtlich in einem Drogennotruf tätig und ich möchte eigentlich gerne ein ruhiges Leben haben jetzt im Alter, etwas mehr. Ich habe aber keine Ahnung, wo das mit meinem Freund hingeht, in Rollstuhl oder wohin und was dann passiert, wie das gehen soll. Das Allerwichtigste, was ihr beide euch da vornehmen solltet, ist, dass ihr diese Zeit, die ihr jetzt noch habt, mögen es noch Jahre sein, drei, vier Jahre, dass ihr beide diese Zeit in schöner Ruhe und im Glück verlebt miteinander. Ja. Ich finde, das müsste auch für dich deine Lebensaufgabe sein. Ja, das Wichtigste. Was danach kommt, das muss man sehen. Aber jetzt geht es ja erstmal darum, dass du das Glück noch nutzt mit deinem geliebten Mann. Und dass du dir jetzt nicht zu sehr Gedanken machst, was dann vielleicht danach ist und dich hetzen lässt von irgendwelchen Sachen. Hierum, nur darum geht es. Um noch ganz ehrlich zu sein, Ich habe auch Angst vor meiner eigenen Ungeduld. Mhm. Weißt du, der Mann wird auch immer langsamer und ich bin immer schneller und dann ist der eine Sohn da, der dauernd kommt und was von mir will und der andere Sohn. Mhm. Und Ungeduld, ich glaube, diese Ungeduld hat tiefe, komplizierte Wurzeln in deinem Leben und deiner Seele. Ja. Möchte ich dir raten, wenn du da ein bisschen Angst vor dir selbst hast, dass du dir mal eine psychologische Beratung aufsuchst. Vielleicht könnte das sogar in eine Therapie enden, aber vielleicht zunächst erstmal eine psychologische Beratung einige Male, dass jemand sich richtig ausführlich mit dir beschäftigt. Ja, weil ich habe eine lange Analyse hinter mir und habe auch von Bhagwans Zeiten her viel Körperarbeit gemacht. Mhm. Dann bist du es ja gewohnt, schon viel über dich zu reflektieren. Selbst für die Gruppen von Angehörigen von Krebskranken, da war ich auch schon. Ja. Könnte ich natürlich auch wieder hingehen. Ja, aber ich finde, du solltest erstmal was für dich tun. Ich glaube, dass die Analyse da vielleicht gar nicht der richtige Weg war, sondern weißt du was? Mein Psychologe soll dich mal beraten, was er glaubt, was für dich dann gutes Mittel wäre, damit du dich ein bisschen mehr bremsen kannst und auch, dass du mehr Ruhe findest letztendlich. Ne? Ja, darum das geht ist es richtig. Doch. Ja. Ich werde eigentlich immer nervöser. Ja, ich höre es auch so wie an deiner Stimme, wie du redest, dass du sehr, sehr aufgedreht bist und so sehr unter Strom stehst. Ne? Ja. Okay, liebe Trauti, dann ruft dich mein Psychologe, der Jürgen, mal zurück und dann mal gucken, ob er für dich einen guten Wegweiser hat. Ich glaube schon. Ja. Von Herzen alles Gute und schöne Grüße an deinen Partner. Ja, danke schön. Ja. Okay. Du legst auf und wir melden uns. Ja, okay. Tschüss. Danke schön. Ciao. Tschüss. Hier ist Alla. Hallo Alla. Hallo Domian. Ist das eine Frau? Ja, ich bin eine Frau. Ich war jetzt etwas irritiert wegen des Namens. Alla. Du bist 32. Ja, das bin ich. Sehr schön. Weswegen rufst du an? Warum ich anrufe? Weil ich dich spannend finde, zum einen, weil ich die Sendung sehr spannend finde und zum anderen, weil ich ein kleines Problem habe, dass ich respektlos Männern gegenüberstehe, weil ich in meiner Erziehung und in meiner Kindheit keinen Mann erlebt habe. Ich wurde nur von Frauen erzogen. Wie kam das? Wo war dein Vater? Mein Vater hat sich bereits in der Schwangerschaft von meiner Mutter verabschiedet. Und dann war deine Mutter alleinerziehend und hat... Genau. Und dann gab es dann noch Tanten, Oma oder sowas? Ganz genau, ja. Mhm. Außerdem bin ich Russlanddeutsche. Mhm. Und daher der Name? Ja, ganz genau. Ja. Ganz genau. Ja, und für mich sind alle Vorbilder nur Frauen aus meiner Familie und ich schätze sie und ich liebe sie. Aber es gibt keinen Mann. Du bist ja im stolzen Alter von 32 Jahren. Warst du denn schon mal verliebt oder zusammen mit einem Mann? Ja, selbstverständlich. Das schon? Selbstverständlich. Ja, das schon. Wie lange warst du zusammen mit einem Mann? Ich habe eine lange Beziehung gehabt von 16 bis 22. Mhm. Das war so meine erste große Liebe. Mhm. Aber das weiß ich jetzt erst natürlich, dass das nicht so wirklich die Liebe war. Das war so eine gewisse Abhängigkeit. Du bist jetzt solo? Ja. Ja, wie lange schon? Seit 5 Jahren. 5 Jahre, das ist eine lange Zeit. Ja, hast du dich in diesen 5 Jahren denn mal verliebt in jemanden, ein bisschen zumindest? Schon, auf jeden Fall. Und da war nie ein Mann drunter, den du respektieren konntest? Doch schon, aber genau diese Männer, die ich respektiert habe, sind von mir weggelaufen. Warum? Was glaubst du? Jetzt mit meiner Reife und mit meiner Einsicht glaube ich, dass ich sie falsch behandelt habe. Wie hast du sie denn behandelt? Weiß ich nicht. Kann ich jetzt so nicht sagen, aber ich denke schon, dass ich sie verletzt habe. Dass ich respektlos war. Weil ich sehr stark bin. Ja, weil du sehr dominant bist. Und Ja, du sagst das. Ich bin sehr dominant. Mhm. Ich bin sehr dominant. Also muss da schon ein Typ kommen, der auch sehr dominant ist, damit ihr auf Augenhöhe miteinander agieren könnt. Ja. Bist du denn für dich sicher, dass du auf Männer stehst überhaupt? Auf jeden Fall. Auf jeden Fall. Okay, hätte ja sein können. Auf jeden Fall. Ich mag auch Frauen, ja, ich mag sie gerne anfassen und auch gerne ansehen und anfassen, auf jeden Fall. Aber eine ehrliche und eine Liebesbeziehung nicht. Gottgesegnete Beziehung sehe ich schon mit einem Mann, auf jeden Fall. Also letztendlich wird dir nichts anderes übrig bleiben, als zu suchen und zu suchen und zu suchen. Wo suchst du denn überhaupt? Wie? Ja, bitte. Gib mir bitte einen Tipp. Wo soll ich denn suchen? Wo soll ich denn suchen? Naja, mittlerweile hat man ja nun 1000 Möglichkeiten, im Internet zu suchen. Nein, ich bin kein Internet-Typ. Ich bin überhaupt kein Internet-Typ. Okay, dann musst du die klassische Methode wählen. Dann musst du rausgehen. Dann musst du in Bars gehen, in Diskotheken, in Kneipen. Nein, das funktioniert nicht. Das funktioniert nicht. Na, aber wie willst du es sonst machen? So haben sich Millionen Menschen kennengelernt. Bitte. Ich hab schon im Supermarkt versucht, ja. Ja, das geht natürlich auch schon mal. 9 und 10, ja. Das läuft auch nicht so wirklich. Was machst du vom Beruf? Ich bin Managerin in einem kleinen ambulanten Pflegedienst. Mhm, okay. Und arbeite auch sehr viel. Ja. Und was machst du dann so in deinen freien Tagen, also in deiner Freizeit, Samstagabend, Freitagabend zum Beispiel? Leider habe ich keine Abende. Ich habe leider keine Abende. Ah, das heißt, du arbeitest so viel? Ich arbeite sehr viel, so, ja. Dann wunderst du dich, dass du keine Männer findest, wenn du quasi nur am Arbeiten bist? Ja, was heißt denn Männer finden? Ich bin nicht so wirklich auf der Suche. Ich habe keine Ahnung. Ich weiß nicht. Ich weiß nicht, wo ich Männer... Was ist denn deine Sehnsucht, Alla? Ich möchte Liebe erfahren. Du möchtest Liebe erfahren? Ja. Ja, gut. Ist das fremd? Nein, das ist doch eigentlich wunderschön, oder? Ja, das ist völlig normal und auch sehr schön. Aber wenn man Liebe erfahren will, muss man sich auch so ein bisschen ins Leben begeben. Die schneit einem nicht so ins Haus. Und wenn du nur arbeitest und nicht ausgehst, und wenn dann nur zu Hause sitzt, wird da auch nicht viel passieren. Nein, stopp. Es ist nicht nur zu Hause. Wenn ich mal frei habe, dann gehe ich natürlich auch aus. Klar. Du hast einen Freundeskreis? Ja, natürlich. Ja. Naja, ich weiß es ja nicht. Ich bin nicht isoliert. Aber du bist ja so, wie ich dich jetzt auch kennenlerne, du bist ja keine schüchterne Frau. Auf gar keinen Fall. Auf keinen Fall. Das heißt, da bestehen ja große Chancen, wenn du ausgehst, wo immer du auch hingehst, dass auch die Initiative von dir ausgehen, dass du Menschen und Männer ansprechen kannst. Ja. Und das musst du immer wieder tun. Ich kann es und ich mache es auch. Da musst du es immer wieder machen, bis es irgendwann klappt. So ist das Spiel. Es geht nicht anders. Es ist leider manchmal sehr mühsam. Manchmal dauert es ein paar Jahre, das stimmt. Es ist sehr mühsam. Sehr mühsam. Aber ich glaube, da stehst du nicht alleine da. Als jemand, der das so empfindet und denkt. Mensch, du bist beruflich gut sitzt im Sattel, so hört sich das an. Du bist eine selbstbewusste Frau. Auf jeden Fall. Ja, du bist eine selbstbewusste Frau. Ich bin beruflich. Muss es doch mit dem Teufel zugehen. Ich bin generell top aufgestellt. Ich bin eigentlich ein Hauptgewinn, auch persönlich. So, jetzt muss der Hauptgewinn noch ein bisschen aktiver sein und dann klappt das auch. Ich wünsche dir das auf jeden Fall von ganzem Herzen. Du bist eine tolle Frau und da muss auch ein toller Mann bald kommen. Okay, ja. Cool. Wenn du das sagst, dann glaube ich dir das. Das bin ich ganz, ganz optimistisch, Alla, auf jeden Fall. Ich drücke dir auf jeden Fall sehr, sehr, sehr fest die Daumen. Kannst du bitte einen Daumen hoch für mich machen? Ich mache einen Daumen hoch für dich. Yay. Liebe Alla, toi, toi, toi, alles Gute. Ciao. Danke. Tschüss. Danke. Bye. 1:47 Uhr haben wir und ich freue mich auf den nächsten Gast, nämlich die Rosemarie. Die ist 74. Guten Morgen. Guten Morgen, Domian. Liebe Rosemarie. Ich rufe an, weil ich mich ganz herzlich bei dir bedanken wollte. Oh. Und zwar hast du mir vor 6 oder 7 Jahren, habe ich dich angerufen und habe mich so über meine Ehe beklagt, nur waschen, kochen, putzen und so weiter, ohne Sex, seit 12 oder 15 Jahren damals. Und da hast du gesagt, ja, wie hältst du das denn aus? Und hast du nicht gesehen? Naja, und dann habe ich hin und her überlegt, den kannst du nicht machen. Man hat ja auch so ein bisschen soziale Angst, ne? Mhm. Obwohl ich ja einen guten Beruf hatte, ich war Krankenschwester, meine Rente ist hoch genug, ich komme gut alleine aus. Mhm. Und dann wurde mein Mann ja auch Rentner und dann hatte er erst so ein bisschen Burnout und dann wurde festgestellt, so ein kleiner Ansatz von Alzheimer schon, der war LKW-Fahrer. Mhm. Und dann die erste Zeit ging es auch gut, dass er zu Hause war und dann wurde er wieder kribbelig und musste fahren. Mhm. Und dann habe ich zu ihm gesagt, wenn du jetzt wieder anfängst zu fahren, wir hatten uns vorgenommen eigentlich, die Welt zu bereisen, mhm, ne? Und schöne Gemeinsamkeiten zu verbringen. Mhm. Ich sag, dann bin ich weg. Mhm. Und das hat er mir nicht geglaubt. Und ich habe ganz schnell eine Wohnung gekriegt, habe ihm den Mietvertrag vorgehalten. Ich sag, siehst du mal, jetzt bin ich weg. Boah, das ist aber konsequent. Das war sehr konsequent. Boah. Und gut, dass ich das gemacht habe. Ich habe 100% meiner Lebensqualität wieder. Das ist ja völlig verrückt. Wie lebst du denn heute? Wie lebe ich heute? Ich bin dann ausgezogen in eine wunderschöne Wohnung. Mhm. Und das Verhältnis ist dann auch immer gut geblieben. Also wir sind gute Freunde, wir fahren zusammen in Urlaub, wir machen unsere große Sri Lanka-Reise nach wie vor. Ja, das ist ja optimal. Wir gehen nach wie vor tanzen, das ist ja unsere Leidenschaft. Aber jeder hat so seinen eigenen Bereich. Jeder hat seine eigene Wohnung. Wir wohnen 8 Kilometer auseinander. Ja, was glaubst du denn? Ich habe ihm den ganzen Mist da gelassen. Ich habe mich neu eingerichtet. Der muss doch von den Socken gewesen sein, als du. So der war von den Socken. Das kann ich dir sagen. Der war von den. Der hat es wahrscheinlich gar nicht geglaubt am Anfang. Das sagt er ja. Das hätte ich nie geglaubt, dass du das wahr machst. Sag nur mal, nach wie vielen Jahren? Nach 20 Ehejahren. Nach 20 Ehejahren, ja. Ja. Ja. Hast du denn dich in Sachen Männer auch noch mal ein bisschen umgeguckt? Nee, du, das wollte ich gar nicht. Denn unser Verhältnis, wie gesagt, wir fahren ja nach wie vor in Urlaub, wir gehen tanzen, was ja unsere Leidenschaft ist. Und ich brauche keinen anderen Mann. Aber Rosemarie, wenn ihr noch in Urlaub fahrt, wenn ihr euch gut versteht, wenn ihr tanzen geht, warum dann und du suchst keine neuen Männer, warum dann auseinandergezogen? Ja, weil ich nicht nur putzen, waschen und kochen wollte. Achso, verstehe. Das ist natürlich ein Argument. Ne, ich bin doch nicht nur für ihn da und, ja. Und wenn du ihn jetzt besuchst, bist du eisern und putzt nicht mal ein bisschen bei ihm was? Ja, wäre ich denn verrückt im Kopf? Der hat doch Geld, der kann sich doch eine Putzfrau nehmen. Tut er das? Oder ist es? Nee, dafür ist er zu geizig, das macht er nicht. Das heißt, so dolle sieht's bei ihm nicht aus? Es geht. Da, er hat ja früher nie was gemacht. Er kann aber besser kochen als putzen und waschen. Also das ist, dann lädt er mich zum Essen ein und er macht einen Schweinebraten vom Feinsten, sage ich dir. Und dann bin ich erst in die Wohnung gezogen, so, und dann musste ich da aber raus, weil ich Knieprobleme kriegte, weil da musste ich eine Treppe hoch. Dann habe ich mir eine andere Wohnung, eine Erdgeschosswohnung geholt, habe mein Knie voriges Jahr eine neue Tap gekriegt, ein ganz neues Kniegelenk. 100%ig hingehauen. Mhm. Wir können heute wieder tanzen, wir können wieder nach Sri Lanka reisen. Also ich bin dir dankbar, dass du gesagt hast, ja, warum trennst du dich nicht von ihm, wenn du von ihm keinen Sex kriegst? Vergesse ich nie. Super. Ja, alles gut. Aber nicht doch noch so eine heimliche Sehnsucht, nochmal Sex zu erleben mit jemandem? Nee. Thema ist vorbei. Das ist vorbei. Nee, möchte ich nicht einen anderen noch dazu. Nee. Einen anderen noch dazu. Noch dazwischen. Nein, aber wichtig ist ja, dass du dich jetzt in der neuen Konstellation wohlfühlst, dass du sehr deine wohl. Freiheit hast und. Denn wir haben ja nach wie vor keinen Sex. Nee, davon bin ich jetzt ausgegangen, ja. Ja. Aber wir schlafen nebeneinander im Urlaub, ne? Und da spielt sich nichts ab. Nein, ist alles gut. Was es alles so gibt, wie Menschen sich zusammenfinden und welche Modelle es gibt. Ja, das war das Gute. Jeder, also räumliche Trennung kann ich jedem empfehlen, wenn es irgendwo nicht hinhaut. Räumliche Trennung ist wirkt Wunder bisweilen. Wirklich? Ja. Wir uns scheiden lassen wollen wir uns ja nicht mehr in dem Alter. Da geht ja dem einen die Rente verloren, dem anderen auch, ne? Man muss es praktisch sehen, ja. Ja, weißt du Bescheid. Rosemarie, danke für die Rückmeldung. Freut mich sehr. Ja, gerne. Viel Glück euch und schöne Reisen. Danke. Dir auch alles Tschüss. Gute. Ciao. Tschüss. Und hier ist die Caro. Caro ist 30. Guten Morgen, Caro. Wow, guten Morgen, Caro. Hallo. Domian, sorry. Hallo, Caro. Weswegen rufst du an? Hörst du mich so? Ich würde gerne. Ich habe Lautsprecher an, oder soll ich ihn ausmachen? Mir wäre lieber, wenn du ihn ausmachst. Okay, warte. Mhm. Hörst du mich? Besser so, ja. Ist besser, ne? Mhm. Ja, geil. Danke erstmal, dass ich durchgekommen bin. Sehr gerne. Schön, dich zu hören. Um was geht's denn? Ach du, Mian, weißt du, scheiße, ich habe irgendwie das Problem, Mann, ich habe meine Miete verspielt. Das ist deine Miete? Es geht hier aber in erster Linie nicht um eine Spielsucht, so will ich es nicht sagen. Ja, guck nicht so. Ja, ich höre zu, du hast deine Miete verspielt. Ja, ich habe meine Fixkosten sozusagen, ja, verspielt. Wie verspielt durch was? Ich konnte es irgendwie in letzter Zeit retten. Heute kann ich es irgendwie nicht mehr. Ich habe sogar heute bei einer Telefonseelsorge angerufen, weil ich gesagt habe, scheiße, Caro, was ist los? Du musst irgendwie was ändern. Vielleicht, was los, soll sich anweisen lassen, weißt du? Fangen wir mal von unten an. Was spielst du überhaupt? Automaten, der Klassiker. Der Klassiker, ja. Genau. Wie lange spielst du schon? Du bist jetzt 30 Jahre alt. Ja, ich weiß nicht, warte mal. Das fing irgendwie mit meinem Ex-Freund an, so 4-5 Jahre. 4-5 Jahre. Und hast du mittlerweile, haben sich da schon Schulden angehäuft? Was heißt Schulden? Ich sag mal Probleme. Weil man hat ja immer irgendwie im Hinterhalt noch Leute, die einem helfen, ja? Also von daher... Also schon Schulden. Du hast Geld gepumpt bei anderen. Ich habe jetzt gerade... Nee, also ich sag mal so, im Sinne von Spielen, Schulden kann ich nicht sagen, weil ich immer eine helfende Hand im Background hatte. Weißt du, was ich meine? Nee, so richtig nicht, aber ich kapiere, dass da keine großen Schulden auf jeden Fall sind. Nee, genau. Also das ist jetzt, finde ich. Und du gehst auch noch einer Arbeit nach. Du hast eine feste Arbeit? Ich habe einen Minijob. Ja. Also was heißt, ich gehe kellnern. Ja. Ja, okay. Ich habe das Glück, sage ich für mich. Ich bekomme das Geld nach der Schicht Cash. Mhm. Das ist zwar angemeldet, das ist auch alles sozialversicherungspflichtig, ja, aber ich bekomme das Geld plus Trinkgeld nach der Arbeit Cash. So, wenn, und davon lebe ich. Ja, damit ich mir so mal das vorstellen kann, wie es bei dir aussieht, was die Kohle anbelangt. Ja. Wie viel Geld fließt rein ungefähr im Monat? Wie viel verdienst du? Das kann ich schlecht sagen. Über den Daumen? Okay, verdienen nicht. Sagen wir mal so, das, was ich bekomme, jetzt sind ungefähr 800 Euro. Mhm. Was ich verdiene, ist je nachdem, das sind auch nochmal 300, 400, 500 Euro. So, und wie viel verspielst du pro Monat? Alles. Alles. Das heißt, darf ich ehrlich sein? Ja. Du kannst, wie du gerade gesagt hast, kaum die... Ich stecke alles rein. Bitte? Ich stecke alles rein. Ah ja. Und jetzt ist die Miete auch schon verballert. Genau. Und ich habe Domian. Ich habe noch nie irgendwie Mietschulden gehabt. Aber mein Vermieter war aufgrund von Verzug schon so genervt, dass er irgendwann gesagt hat, hallo, wir überlegen, das Mietverhältnis zu kündigen. So. Also, spätestens jetzt müssen bei dir ja die Alarmglocken schrillen. Na, natürlich tun sie das. Ich habe heute bei der Telefonseelsorge angerufen, weil ich so verzweifelt bin, weil keiner mehr da ist, der mir hilft. Okay. Ich weiß nicht mehr, was ich tun sollte. Ja. Hast du denn, offensichtlich ist das ja nun eine ganz handfeste Sucht, in der du da drin steckst? Sucht? Siehst du so, dass du eine Sucht... Das ist eben das. Guck mal, warum frage ich dich Sucht? Siehst du so, frage ich dich? Das ist es eben. Ich weiß es nicht. Ja, ich habe ein Problem damit dass das eine Sucht ist. Ja, genau. So wie du es mir schilderst, bist du, aber richtig hängst du volle Kanne in der Sucht drin. Aber wie kannst du mir helfen? Ich habe eine Telefonseelsorge angerufen, weil ich gedacht habe, ich glaube, ich gehöre weggesperrt. Ich glaube, das ist zu doll jetzt hier, Caro. Ja, nun mal langsam. Also es gibt natürlich auch für diese Fälle, da du leider eine von vielen tausend Menschen bist, die diese Sucht haben, gibt's sehr gute Hilfsmöglichkeiten. Wir versuchen das ja. Erster Schritt ist, dass du zu einer Suchtberatung gehst. Da war ich schon. Was haben die gesagt? Die haben mich weitergeschickt. Wohin? Die konnten mir auch nicht helfen. Doch. Ja, du weißt doch, wie das ist. Hier und da, geh mal dahin. Ja, nee. Wenn es akut ist, musst du in eine Klinik. Ja, genau. Und wo ist die? Und wo ist sie? Das werden wir dir gleich, alles im Hintergrund wird dir mein Psychologe sagen. Die Frage ist aber, ganz wichtig ist, Caro, dass du das alles dann auch willst und auch in die Wege leitest. Also ich hätte dich nicht angerufen, wenn ich es nicht wollen würde, Domian. Ich weiß es nicht. Manche Süchtigen sind dann noch nicht so... Ich denke schon, ich habe das mein halbes Leben lang irgendwie mit irgendwelchen Süchten, sei es Drugs, sei es keine Ahnung was. Ja? Also bist du ein Suchtmensch, kann man schon sagen. Das möchte ich gar nicht so stehen lassen, aber... Naja, gut, aber die Veranlagung, von einer Sucht in die andere zu gehen... Eine kleine Sucht, die ist bestimmt immer drin, ja. So. Und dann hast du gute Chancen, aus dem ganzen Kram rauszukommen. Aber bitte gib mir eine kompetente Adresse, wo ich hingehen kann und wo es auch läuft. Werden wir alles gleich machen. Cool. Wir werden es dir an die Hand geben, das heißt mein Psychologe, und dann kannst du dich spätestens am Montag, dann... Besser gestern als heute. Bitte? Besser gestern als heute. Na genau, das sehe ich ganz genauso. Wie kommt es eigentlich, dass du erst jetzt wach wirst und nicht schon vor einem Jahr oder zwei Jahren? Ich bin schon lange wach geworden. Ich habe schon viele Stationen in meinem Leben erlebt und durchlebt, aber irgendwie hat das alles nie was gebracht, Mann. So, und jetzt keine Ahnung. Jetzt bist du wahrscheinlich richtig wachgerüttelt, weil du Angst hast, deine Wohnung zu verlieren. Ja, nee, eben, natürlich ist es im Moment so ein Ding so, oh ja, jetzt ist man am Arsch, weil... keine Ahnung, man hat Probleme hier und da, aber die waren auch vorher schon da, Domian. Ja. Weißt du? Ich will nur einfach irgendwie, einen richtigen Weg finden. So, und da werden wir dir in unserem Rahmen helfen. Das funktioniert ja so, dass du bitte auflegst. Deswegen habe ich dich angerufen. Genau, und mein Psychologe ruft dich gleich zurück und der gibt dir die ganzen Infos an die Hand und dann musst du aber was machen. Dann musst du es in die Hand nehmen. Das werde ich tun. Viel Glück, Haare, und alles Gute. Dankeschön. Tschüss, ciao. Tschüss. So, ihr Lieben, das war's für heute. In der Technik Daniel Paulmann und wir melden uns, ich hoffe, pünktlich morgen, 1 Uhr Radio 1 Live, 1 Uhr wieder Fernsehen, morgen wieder mit einer freien Themennacht. Ihr könnt wie immer ab 0 Uhr anrufen. Ich wünsche euch eine gute und schöne Nacht. Bis morgen. Ciao, ciao.